Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen. Danke. Diskussion zu einem selbstgewählten Thema. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Ja, ich heiße Abraham. Abraham, ja, herzlich willkommen, Abraham. Danke. Was diskutieren wir? Was ist unser Thema? Worüber sprechen wir? Ja, also jetzt spontan habe ich jetzt mir das Thema gedacht, heiraten für junge Muslime in Deutschland. Als Thema, das ist so ein Thema, was mich ein bisschen beschäftigt und Ja, okay. Ein bisschen vielleicht so als Einstieg. Laut also, denken. Ja, genau. Wie kommst du auf das Thema oder warum ist das in deinem Kopf? Was beschäftigt dich daran? Nur, dass wir eine Idee haben, in welche Richtung es geht. Ja, also jetzt grundsätzlich gesagt, ich bin Muslim und hier in Deutschland und für uns jetzt der klassische Dating-Modell funktioniert nicht. Ah, und okay. Jetzt als Minderheit, jetzt religiöse Minderheit sozusagen, ist es so ein Thema, was ja sehr nicht trivial ist. Vor allem, man weiß es nicht, wie es sonst sein sollte, weil die Eltern ja aus ganz woanders kommen. Und ja. Okay, dann vielleicht zum Einhaken. Wenn du sagst, das Klassische, meinst du so das Typische hier in Deutschland oder meinst du was anderes? Also welches Dating-Modell funktioniert? Also es gibt ja das deutsche Modell. Was genau ist? Also jetzt sehr einfach gesagt, so das ganze so Dating kennenlernen und dann wahrscheinlich heutzutage hauptsächlich. Parship, sonst was, irgendwelche Dating-Apps wahrscheinlich. Ja, ursprünglich Partys und so weiter. Ja, ja genau. Und dann gibt es noch das andere Klassik, wie meine Eltern sich kennengelernt haben zum Beispiel. Und beides funktioniert für mich gerade nicht. Und ich befinde mich in dieser Welt, wo ich denke, okay, was mache ich? Okay, also es ist dann aber eher sozusagen Partnersuche als, also nicht also Heirat im Sinne von, darauf hört man zu, aber es geht letztendlich. Partnersuche, aber halt mit den sag mal, die Rahmenbedingungen, die die Religion vorgibt. Und deshalb sage ich heiraten, weil darauf kommt es jetzt an. Ah, okay. Ja, okay. Das heißt, es ist keine Partnersuche im Sinne von, lass mal eine Beziehung anfangen. Also nicht einfach so, sondern halt mit einer bestimmten Vorstellung, wo das hinführen soll oder in welchem Rahmen das stattfinden soll oder sonst was. Korrekt. Okay, was nutzt aus Interesse? Was ist das klassische Modell, wo du sagst, deine Eltern haben sich so kennengelernt? Also wie läuft das? Ja, also jetzt, also bei meinen Eltern ist es ein Mischung von die Tradition in Syrien und die Rahmenbedingungen, die die Religion vorgibt. Also jetzt in der Religion darfst du grundsätzlich keine Beziehung mit einer Frau anfangen ohne den Heirat. Das heißt, die Kennenlernphase ist wirklich nur Kennenlernphase, wo es eher darum geht, den anderen kennenzulernen und es funktioniert im kontrollierten Rahmen, wo beide Familien involviert sind von vorne an. Und das endet dann mit dem Ehevertrag. Und da startet eigentlich die Beziehung. So, das ist komplett umgekehrt sozusagen. Ja, ich meine, das ist ja in recht vielen Kulturen so. Ich glaube, in Indien habe ich das auch schon teilweise so mitbekommen oder so. Ja. Ist halt, also, ja, also es ist halt arrangiert. Ich weiß nicht, ob das zu viel gesagt ist. Könnte man sagen, ja. Aber es ist halt so, es ist eher so ein sozialer Vorgang. So, ne? Es ist nicht so, keine Ahnung, wie hier jetzt so alltäglich man hat eine Beziehung und das geht niemand anderem was an oder genau, so, es ist halt so, zwei Familien sind involviert und man spielt auch von vornherein auf ja ein recht hohes Commitment ab. Richtig. Also, das ist jetzt nicht mal locker. Ja. So. Ja, okay. Das ist also der traditionelle Rahmen sozusagen, kann man vielleicht sagen. Und der moderne Rahmen, ist, haben wir schon drüber gesprochen, beides funktioniert nicht. Vermutlich, was ist dein Eindruck, warum funktioniert beides? Also ich schätze mal, den traditionellen Rahmen gibt es vielleicht gar nicht. Und der moderne Rahmen kommt mit diesem Anspruch nicht klar? Oder was ist deine, warum sagst du, beide funktionieren nicht? Also woran könnte es da jeweils liegen? Ja, also es könnte funktionieren in einer Gesellschaft, wo alle da mitspielen, sage ich mal. Aber hier, wo du sowieso eine Minderheit bist, ist es eher schwierig, also überhaupt jemanden zu finden, der bereit ist, diesen ganzen Spiel mitzuspielen. Also hier fängt es schon mal an. Also Thema, also Gesetze erzahlen erstmal, ne? Ja, Gesetz der Zahlen, beziehungsweise ja, wie viele Leute du halt findest, die auf diese Art daten wollen, sozusagen. Korrekt. Also da fängt es an. Und also es ist immer so, dass es eigentlich über Familien geht. Das heißt, Familien kennen sich gegenseitig, verkuppeln die Kinder dann, keine Ahnung, die Freunde von dem Vater, die Freunde von der Mutter und so weiter. Aber also hier im Ausland sind wir ein bisschen sehr verteilt, sage ich mal, meine Familie und meine Eltern haben nicht so viele Freunde, wo was funktionieren könnte. Ja, das heißt, diese Art von Dating basiert auf so einer Gesellschaftsstruktur. Also es funktioniert korrekt, gar nicht. Korrekt, kann man in einem anderen Kontext sozusagen. Mhm. Es braucht diese gesellschaftliche Einbettung. Das ist interessant. Ja. Und das scheitert dadurch, dass man verteilt ist und so weiter. Ja. Und das moderne Ding funktioniert wahrscheinlich nicht, weil der Anspruch, den du dann mitbringst an deine Partnersuche, vermutlich bei vielen nicht landet. Oder was ist da das Problem? Was denkst du? Also es sind viele Probleme. Ja, also, vielleicht die wichtigsten. Ja, also der Anspruch ist schon hoch. Heißt, du sollst jemanden finden, der auch bereit ist, jetzt diesen Weg zu gehen, der jetzt bereit ist, im Rahmen von jetzt in einem Jahr heiraten zum Beispiel, wäre jetzt so mein Anspruch. Und das ist schon sehr... sehr viel gefragt, das schon alleine. Ja, vor allem, weil es halt entgegengesetzt ist zum gesellschaftlichen Trend hier. Hier hat sich ja in den letzten Jahrzehnten auch so genau die Gegenrichtung entwickelt. Ja, immer später heiraten oder auch immer öfter scheiden oder und halt, ja, vor allem immer später heiraten. Also man hat viele Beziehungen, bevor man irgendwann mal heiratet oder so in meisten Fällen. Das stimmt. Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Ja. Also ich meine, also es heißt ja auch, also es gibt auch die Fälle, ich kenne das von vielen Freunden und von meiner eigenen Erfahrung auch, dass man das versucht, dass man so einen Ehevertrag eingeht und dann, dass es nicht klappt und dass man sich trotzdem scheidet. Das kann vorkommen, das ist auch okay, weißt du, also es ist nicht so einmal fürs Leben, aber man soll möglichst nah dran sein. Das heißt, also ich habe Freunde zum Beispiel, die so zusammen sind mit jemandem, wo die Religion nicht mal kompatibel ist, sage ich mal, wo die denken, okay, wir sind jetzt zusammen, aber wir können eigentlich nie heiraten. Oder einer will Kinder, anderer will keine Kinder. Der Anspruch jetzt aus dem islamischen Modell ist zumindest, dass man von vornherein bereit ist zu heiraten, dass so die Eckdaten stimmen, dass so möglichst viel stimmt, dass man möglichst gute Chancen hat. Und es gibt auch, also generell dieses, also die Denkweise ist ein bisschen anders, das ist eher so, du kannst es funktionieren lassen, also du erhöhst deine Chancen und den Rest musst du dich hocharbeiten sozusagen. Ah, ja. Es gibt nicht die eine, sondern du arbeitest an die Beziehung sozusagen. Mhm. Ja, genau. Also den Aspekt kann ich tatsächlich nachvollziehen, glaube ich. Also ich persönlich, ich bin mit meiner ersten Freundin verheiratet. Ah. Das heißt, also in meinem Fall, also wir haben spät geheiratet, aber so oder so, also sozusagen. Wobei es bei mir auch, also es war jetzt für mich nicht ein Commitment, ich hatte keinen sozialen Kontext, der mich in irgendeiner Weise dazu verpflichtet hat oder so. Das hat einfach funktioniert und so. Ja. Aber also ich kann dem Grundgedanken etwas abgewinnen. Wie sage ich das? Ich glaube, es ist, man verliert etwas, wenn man in einem sehr lockeren Rahmen und mit sehr niedrigem Commitment datet. So. Ja. Also, was man verliert, meiner Meinung nach, ist die Chance, eine tiefe und bedeutungsvolle Beziehung aufzubauen. Absolut. Weil ich glaube, also wie du gesagt hast, der Grundgedanke leuchtet mir ein, es gibt nicht. Also vielleicht gibt, also ich persönlich würde sagen, es gibt die eine, in meinem Fall war es so, aber so oder so, es gibt nicht die perfekte Beziehung, die immer automatisch rund läuft. Ja, eine Beziehung, wenn sie funktionieren soll, ist immer Arbeit und es ist immer, man macht immer Abstriche in irgendeiner Weise. So. Ja, man arbeitet an sich selber, man macht, man so gibt vielleicht persönliche Freiheiten. Also man setzt Prioritäten so, dass man vielleicht andere Dinge Kompromisse. Dann irgendwie, man macht Kompromisse. Man muss auch Kompromisse machen, um eine Beziehung aufzubauen und stabil aufzubauen. Ja. Soweit kann ich sozusagen dem Grundgedanken was abgewinnen. Man verliert natürlich auch in so einem System Dinge, ne? Also es hat natürlich auch Vorteile in gewissem Umfang. Ja. Der lockere oder hier gängige Ansatz hat natürlich den Vorteil, beispielsweise, man fühlt sich vermutlich weniger unter Druck bei der Partnersuche. Ja. Das hat Vor- und Nachteile, wie gesagt, weil man sagt auch schneller Nein, obwohl es funktionieren könnte, wenn man daran arbeiten würde. Aber man hat eben auch nicht den einen geringeren Druck, sich auf Dinge einzulassen, die einem wirklich nicht gefallen sind. Genau, ja, das ist auch so diese Romantisierung von der Idee von den einen oder die eine. Das ist, sehen wir in der Gesellschaft jetzt sehr, sehr viel mehr. Also über Filme und Serien und alles Mögliche an Medien. Und dieses Idee, dass man lange sucht, aber irgendwie, es gibt den einen da draußen und viele leben in dieser Illusion. Und also das spiegelt sich auch in den Statistiken, dass jetzt durchschnittliches Alter von einer Frau, die heiratet, ist fast jetzt, geht Richtung 29, also es steigt bis Ende der 20er und irgendwann realisieren das die Leute, dass sie doch eigentlich was Festes haben wollen, aber sehr, sehr spät und ich bin jetzt 25, deshalb, also eigentlich bin ich früh in das Spiel. Ja, in dem Rahmen, vielleicht musst du einfach 5 Jahre warten, dann. Also eigentlich ja. Ja, ja. Eigentlich ja. Ja, aber es ist natürlich ungezählt. Korrekt. Das verstehe ich vollkommen. Ja, genau. Ja, wie siehst du, keine Ahnung, wie. Also du scheinst, so wie ich das bis jetzt für dich höre, du hältst das auch für den, also du stehst hinter dem traditionellen Rahmen sozusagen. Also das ist das, wie du es zumindest machen willst. Ja, ja, ja. Also das ist dir wichtig, ja, genau. Und du hältst das auch für einen richtigen Ansatz. Korrekt, ja. Okay. Ja, genau. Also was man natürlich, was ich nur noch anhängen wollte, also was, ja. Was natürlich, was die Gefahr ist bei so einem Verfahren, ist halt, kommt darauf an, wie hoch der Druck ist. Ne? Ja. Also in die eine Richtung hast du zu sagen, du springst vielleicht zu früh ab, obwohl du eigentlich Arbeit in die Beziehung stecken könntest, ja, und sie, ja, noch funktionieren lassen könntest. Und in, ja, die andere Richtung, es könnte halt sein, dass es wirklich einfach nicht passt, aber der soziale, ja, Druck aus irgendeinem Grund hoch, ja, ist. Ja, das ist, also ich hatte, ja, eine Erfahrung, wo ich, ja, verlobt war, also auch mit einem islamischen Ehevertrag. Mhm. Und also eigentlich, also es gibt ein Phänomen, was man jetzt, was Araber als die Rutsche bezeichnen würden. Okay. Das heißt, du startest, du lernst jemanden kennen, alles läuft halbwegs okay, es kriegst ein paar, sag ich mal, Zeichen, dass es eventuell doch nicht klappt, aber du ignorierst sie und machst weiter bis zum bitteren Ende, sag ich mal. Ah, okay. Und das passiert vielen. Also zu dem Modell, wenn man das richtig machen soll, sollte man auch den Mut haben, ja, Zeichen zu erkennen und früh abzubrechen, wenn es doch nicht passt. Also das gehört dazu, und dass man sich auch die Zeit nimmt, sich kennenzulernen, den anderen quasi auch so zu prüfen, ist ja wirklich das für mich, was ich verspreche, weil jeder präsentiert sich im idealen Fall, aber ja, klar, ja, muss wirklich gucken, worauf es kommt an. Deshalb, also es stand, also die Standardempfehlung für eine Kennenlernphase geht bis zu 6 Monate. Mhm. Also pures nur kennenlernen. Ja. Und da stehe ich hinter auch. Ja, okay. Also nicht direkt so die erste hier für ein, lass heiraten. So nicht. Ja, okay, ja, verstehe ich. Ja, ich meine, die Frage ist dann, wie leicht dieses Problem lösbar ist. Ne? Also ich meine, ich weiß sogar, also ich kenne das sogar teilweise, glaube ich, von Leuten, die nicht im muslimischen Kontext unterwegs sind, die halt auch immer dann, also die einfach, wenn man unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie viel Commitment gerade gesucht ist. Ne? Ja, also manche Leute wollen meinetwegen eine lockere Beziehung oder so, ja, und manche Leute sind schon auf der Suche und wollen eigentlich so sesshaft werden. Und sind der Meinung, nee, ich möchte jetzt langsam auch, ja, jemanden finden, mit dem ich quasi die Zukunft verbringen kann, sozusagen. Ja. Und daran zerbricht es auch dann teilweise, mhm, so. Ja. Und bei dir ist es dann natürlich nochmal, ja, naja, in gewisser Weise verschärfter. Ich weiß nicht genau. Ist das denn, mhm, du hast eben schon gesagt, ein Grund, dass es auch nicht klappt, ist, wenn sich Leute nicht vorstellen können zu heiraten, weil beispielsweise die Religion nicht passt oder so? Ist das ein Kriterium oder, also ist das ein festes Kriterium auch? Also, dass es überhaupt funktionieren kann? Also für dich oder für deine Familie, keine Ahnung. Für mich schon. Also, ah, okay, glaub, also jetzt in Islam darfst du, ja, also hauptsächlich Muslimen heiraten, aber auch Christen oder Juden dürftest du auch heiraten. Aber jetzt, weil ich in meiner Vorstellung, also ich meinen Kinder islamisch erziehen möchte, ist es natürlich idealer, wenn die Frau auch Muslimin ist. Ja. Logisch. Ne, und deshalb beschränke ich schon meine Suche auf muslimische Frauen in Deutschland. Und es ist schon mal, also das Problem aus meiner Sicht ist auch, also jetzt, wenn man jetzt die Zielgruppe betrachtet, die meisten, wenn sie hier aufwachsen, die, also obwohl die Familie vielleicht konservativ ist, die Frauen selber, die die übernehmen diese Einstellung von den Eltern nicht, sondern eher, was sie in der Schule von deren Schulkameraden eher mitbekommen. Das heißt, die muslimischen Frauen, obwohl sie behaupten, sie wollen das, meine Erfahrung ist, die meisten sind nicht bereit, so früh da einzusteigen. Mhm. Oder behaupte ich zumindest. Ich weiß es jetzt nicht. Also, ja, ja. Man muss seine Frau fragen. Ja, ja, klar, klar. Das ist zumindest ein Eindruck. Ja, ich meine, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Also ich persönlich, ich persönlich bin überhaupt nicht religiös erzogen worden. Das heißt, dieser ganze, also der Kriterienkatalog, ne? Für mich persönlich kann ich es nicht nachvollziehen, sozusagen. Mhm. Also ich habe halt diese Vorstellung nicht. Ja, klar. Was so einen religiösen Rahmen angeht. Also ich würde halt auch. Das Hauptproblem ist dann wahrscheinlich, dass der Datingmarkt einfach so klein wird, ne? Oder halt die Strukturen einfach nicht da sind. So, und man hat ja auch. Ich frage mich gerade, ob es irgendwie so Strukturen gibt, dass es so Ersatz. Auch da irgendwie Online-Portale gibt, also, oder so. Also es gibt sogenannte muslimische Dating-Apps, aber die funktionieren dann genauso wie die anderen. Ah, okay. Heißt auch, die haben eigentlich null Vorteil. Also okay, der Pool ist dann muslimischer Frauen, wenn klar, du so auf die beschränkst, dann ist es zumindest schon mal darauf eingegrenzt. Ja, aber das ist auch eher, also die ganzen also Dating-Apps, es ist bekannt, die sind dafür entwickelt, dass sie so gegen dich arbeiten, dass du immer in Verzweiflung kommst und dass du denen dein Geld ausgibst. Und ich hatte tatsächlich eine persönliche Erfahrung, wo ich eine Frau gefunden habe, die, wo ich in ihrer Hochzeit gesessen habe, sozusagen, wo ich kannte sie. Und so 6 Monate später taucht sie bei mir auf eine App, wo es angeblich muslimische Frauen gibt. Das heißt, die meisten davon, keine Ahnung, die sind nicht mehr aktiv oder so. Ah, okay. Ja. Das heißt, du swipes auf irgendwelche Frauen, die nicht mehr existieren, sage ich mal. Ja gut, ich glaube, Dating Apps haben vielerlei Probleme. Wahrscheinlich ist es auf anderen Apps auch genauso, oder dass die Frauen irgendwie supporten. Ja, ich glaube an diese Dating Apps nicht. Also, ja. Die funktionieren nicht. Ja, und dann ist halt der gesellschaftliche Kontext einfach nicht vorhanden. So. Also es gibt einfach den Rückhalt nicht in der Dichte. Ja. Ja, also es ist ein Thema, was mich halt länger beschäftigt, weil es gibt keine klare Antwort darauf. Also die Antwort, wovon immer gesprochen wird, ist Vermittlung durch Ältere. Das heißt eigentlich, mein Markt wäre ältere Eltern hier, die Töchter haben, sozusagen, weil das ist eher so die schnellste Vermittlung, aber... Und wenn du sagst, die Frauen übernehmen diese Ideale auch nicht von ihren Eltern, dann kann es ja auch sein, also dass du damit einen Clinch verursachst zwischen den Eltern. Also meine Erfahrung basiert auf N gleich, keine Ahnung, 5 oder so. Also natürlich. Trotzdem ist es schon... Also man kann sich auch das herleiten, ne? Also wenn man hier aufwächst, dann sind die Werte, Ideale nicht das gleiche, wie man woanders aufwachsen würde. Ja. Also es ist ja auch, hat wahrscheinlich auch ein bisschen gerade Vorteile. Ich weiß, also für die muslimischen Frauen, sie sehen auf jeden Fall irgendeinen Vorteil für sich da drin, schätze ich mal. Also sie haben ja beide Werte bis zu einem gewissen Grad in ihrem persönlichen Umfeld präsent sozusagen und einer setzt sich mehr durch dann als der andere oder so. Mhm. Und ich meine, also ich persönlich halte das auch, also ich halte derzeit den Datingmarkt nicht für gesund. Aber ich halte die Entwicklung auch nicht für ungesund, wenn Leute sozusagen, also ich persönlich bin sehr liberal eingestellt, ne? Das heißt, für mich, wenn jemand nach Deutschland kommt und sagt, ich möchte jetzt auf eine andere Art und Weise daten, als das traditionell in meinem Umfeld der Fall war, begrüße ich persönlich, also aber das trifft ja auf dich quasi auch zu. Also ich wäre sozusagen in dem Sinne liberal, Leute daten mit verschiedenen Vorstellungen davon, wonach sie suchen. So. Und ja, dein Problem ist dann, dass es so wenige Leute wenige Kandidaten gibt, die genau nach dem suchen, wonach du suchst, in diesem Umfeld hier. Ja, beziehungsweise die sind da, aber man weiß nicht, wo sie stecken. Ja, ist halt schwerer zu finden, so, ne? Es gibt mehr Leute, die nicht haben. Genau, also grundsätzlich ist es so, also es ist in jedem Markt so, die Guten sind nicht präsent, sozusagen, ne? Also das sind eher so, also die Leute, die du so, keine Ahnung, draußen findest oder, also sage ich mal jetzt, die sich extra präsentieren, sind meistens die Leute, die ich selber nicht will, so, das sind eher so die versteckt sind, aber ja, das ist ein Paradoxon in sich. Also die Antwort, die ich immer bekomme, ist eher so, das kommt mit der Zeit, irgendwann taucht sie auf, weißt du, also das ist so dieses Paradox, woran man irgendwie glauben soll und dann das Thema sein lässt und das wird schon von alleine. Das ist so die Antwort, die ich auch von meinem Vater bekommen habe und auch von sehr, sehr, sehr vielen Leuten, Männer und Frauen, ältere, aber es ist schwer dran zu glauben, weißt du? Ja, also was ich sagen muss, ich meine, diese älteren Leute sind ja nicht in dem Umfeld aufgewachsen, in dem du aufgewachsen bist. Ja, das stimmt auch wieder, Die Zeit hat sich verändert, das heißt, die Frage ist, ob das stimmt. So. Also, nach dem, was du selber gesagt hast, könnte es ja stimmen, wenn du einfach nur deshalb, weil Leute, wenn sie älter werden, dann irgendwann merken, sie wollen doch eine feste Beziehung. Das stimmt. Also das heißt, in dem Sinne, es ist dann nicht dieses Warten auf den perfekten Partner, sondern halt Warten darauf, dass andere Leute die gleichen Ansprüche haben wie du. Sie älter werden. Ja, genau, dass sie halt irgendwann selber sesshaft werden wollen. Das ist jetzt nicht die schönste Vorstellung. Also es ist mega mutig. Also das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Ja. Dass halt, also, ja doch, also ich meine, das ist halt schon der soziale Kontext halt, in dem sozusagen die Liberaleren, die so Leute daten, ist ja auch der gleiche. Genau das, so die Zeit, in der du offen datest und ohne Commitment und so weiter, breitet sich weit aus, aber irgendwann endet sie auch für Leute, weil es halt, wir wissen gerade, jetzt mit Kinderwunsch und so weiter, dann kommt irgendwann die Phase, wo man sagt, so langsam bräuchte ich mal Kontext. Ja, also wie du sagst, das Problem ist ja die Öffnung von dem Markt. Also ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen, heißt The Value of Others von amerikanischen Psychologen. der beschreibt ein ökonomisches Modell über das ganze Thema Datingmarkt. Also ah, okay, in einem ökonomischen Modell. Ja, sehr, sehr interessant. Und der beschreibt auch, also das Problem ist ja, dass jetzt keine geschlossenen Märkte sind, sondern ein großer offener Markt, wo jeder gegen jeden in Konkurrenz ist. Und deshalb wird alles an die Extreme gepusht. Das heißt, Frauen werden gepusht, an deren biologischen Limit zu heiraten, sag ich mal. Also, dass sie noch mit dem Kinderwunsch, wie du gesagt hast, und Männer auch jetzt immer später, beziehungsweise gar nicht heiraten. Das ist, ja, also es ist eine logische Folge von die Liberalisierung von der Welt, von der Öffnung der Märkte und so weiter. Technologisierung und so weiter, ne? Ja. Also Dating-Apps und so weiter, also der Kontext wird immer größer, so. Ja, ja, absolut. Also absolut nachvollziehbar, dieses Phänomen. Aber jetzt stehe ich da mit 25. Hilft ja nicht. Und denke so, ja, das hilft mir jetzt persönlich nicht, ja. Wobei, also genau, also das auf jeden Fall. Mhm. Aber ich meine, es könnte ja auch, deswegen hatte ich halt noch so speziellen Seiten gefragt, weil, ja, also so gesehen, klar, also es hat Probleme, aber es sorgt ja auch dafür, dass sozusagen auch über größere Entfernungen hinweg Leute mit gleichen Vorstellungen sich potenziell finden können. Rein theoretisch, wenn es funktionieren würde. Ja, ne? Ja, also deswegen hatte ich halt gefragt nach speziellen Websites, die darauf aufgebaut sind, dass sie halt diese traditionellen Vorstellungen da Partnervermittlung betreiben. Ja. Vielleicht ist der Markt dann einfach nicht groß genug oder so? Oder es sind halt nicht wie gedacht sozusagen. Nee, nicht. Also es gibt viele Faktoren, aber also erstmal, du hast recht, grundsätzlich mit jedem Trend wächst auch ein Antitrend. Also das heißt auch, keine Ahnung, zum Beispiel mit mehr Technologie und KI und so weiter wächst auch der Wunsch nach Natur und offline sein und so weiter zum Beispiel. Ja. Auch jetzt hier mit Öffnung vom Dating wird auch trotzdem der Wunsch wachsen, dass manche heiraten wollen. Also das auf jeden Fall. Also das und auch die Technologisierung selber hat ja, vielleicht bringt sie hervor, dass die Leute liberaler im Datingverhalten werden, aber sie bringt auch hervor, dass man sich über weitere Strecken hinweg finden kann. Das heißt, wenn du eine bestimmte Dating-Vorstellung hast, kannst du jetzt sozusagen in einem größeren Datenset suchen. Ja. Du musst auch in einem größeren Datenset suchen, weil deine eigene Vorstellung selten ist. Ich bin Data Scientist übrigens. Ja, genau. Ja, das ist dann, mach ich das beruflich. Es gibt zwei Seiten sozusagen. Ja. Ich meine, das Einzige, natürlich habe ich jetzt auch keine Wunderlösung, das ist ja klar. Ja, klar. Also was ich mir vorstellen könnte, ist halt gerade, weil es halt ein großes Anset an Leuten gibt, die du ansprechen kannst. Ich schätze mal klare Kommunikation, so, ne? Also halt, auf jeden Fall. Hast du wahrscheinlich schon, ne? Nicht mal von aus, was man von vornherein sagt, hey, das hier verstelle ich mir vor. Ja. Das ist halt die Frage, ne? Also für mich auch jetzt, ich habe sehr viele Glauben an dem Ding, also ich habe sehr viele Annahmen getroffen über wie das funktioniert. Und so eine Annahme ist eigentlich so, die Frauen wollen nicht selbst suchen. Und so Dating ist eigentlich eher so die gegenseitige Suche, jetzt vor allem im Online-Markt. Ja. Und das ist ein Also meine Erfahrung ist so, Frauen mögen es lieber, wenn du sie entdeckst, sage ich mal. Ja, gut, im Online-Markt ist das ja auch bis zu einem gewissen Grad wiedergespiegelt, weil es Frauen wesentlich mehr Anfragen bekommen sozusagen und dann eher annehmen, also auch auf Parship. Das sowieso, ja. Tinder oder sonst wo. Und so, ne? Das heißt, da ist es auch bis zu einem Grad wiedergespiegelt, die Tendenz. Ne? Also zahlenmäßig auf jeden Fall, aber ich meine, abgesehen davon, so, also Dating online braucht, dass die Frau proaktiv da sich anmeldet und sucht. Der Schritt ist notwendig. Ja, also ich habe viele Bekannte jetzt in meinem Leben, die also muslimische Frauen, sage ich mal, also von der Familie, die jetzt nicht aktiv suchen. Also die wären in dem Alter sozusagen, aber die warten darauf, entdeckt zu werden oder, sage ich mal, geklärt zu werden, weißt du? Ja, ich meine, das ist natürlich vielleicht ein zusätzliches Problem. Ich meine, Frauen, die die gleichen Vorstellungen haben wie du darüber, wie das funktionieren soll, sind vielleicht ja auch tendenziell traditioneller und sind dann vielleicht gar nicht unbedingt auf so Websites unterwegs. Ja, so, ne? Das ist halt sozusagen eine Überlappung von Persönlichkeitstypen. Also es ist ein großer Ball an Paradoxen, die so überlappen und Also mir persönlich, also wie gesagt, da ich persönlich liberal bin und mir das Herz dabei blutet, weiß ich gar nicht, ob ich dir die Empfehlung geben möchte. Ja. Also ich meine, was ich mir vorstellen könnte, sind halt irgendwelche muslimische Gemeindenvermittlung sozusagen. Also wenn es halt quasi soziale Zusammenschlüsse vor Ort gibt, so muslimische Gemeinden oder sonst was, dass es halt in diesen Strukturen dann immer noch möglich ist, das voranzutreiben. Ja, auf jeden Fall. Also so ich bin in einer Gemeinde, wo ich auch ein Vermittlungsprojekt sozusagen aufbaue. Aber also selbst da, also die Leute, die da hinkommen, sind meistens, also die passen nicht zusammen. Es kommen meistens junge Männer wie ich, sag ich mal. Okay, es gibt auch ältere, aber die Mehrheit sind Leute wie ich an Männer und Frauen sind eher so etwas die Ältere, die über diesen Wege dann suchen und dann passt das auch wiederum nicht. Aber also da bin ich dabei. Also ich bin, ich mach das auch so, um andere auch zu helfen, weil ich weiß, wie unangenehm das Thema ist. Aber die Ideen sind da, ne? Aber Praxis sagt am Ende, ja. Also ich meine, Praxis vielleicht selber so eine Website hochstellen. Vielleicht das Ding. Ja, also ich. Aber es ist halt auch problematisch. Und wenn es halt primär über die Familie läuft, dann müssen ja auch quasi Familien dann tätig werden. Und die sind dann wieder älter und so weiter. Und dann liegt das vielleicht nicht so. Korrekt. So, dass es dann natürlich ist, viele Probleme verzahnen. Ja. Ich meine, Alternative, eigene Ansprüche runterschrauben und die Kriterien ausweiten. Aber das ist jedem selber überlassen, ob er das möchte. Oder nee, aber das empfehle ich niemandem tatsächlich. Also es gibt bestimmte Kriterien, die man nicht nachlassen soll. Ja, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wo man, also auch gerade religiöse Überzeugungen und so, muss man halt selber entscheiden, welchen Schaden das im eigenen Leben hat. Also, also tut mir leid, dass ich nicht abschließend helfen konnte. Nein. Ich halte es für sehr plausibel, dass es halt eher mit dem Alter, du siehst, wenn du selber sagst, da sind eher ältere Frauen, die suchen, das liegt dann daran, das ist das gleiche Phänomen, schätze ich mal, wie das ist eine Folge von unserer modernen Welt. Ja, genau, es ist einfach, also das ist quasi das gleiche Phänomen auf dem offenen Datingmarkt sozusagen, da ist auch erst ab einem gewissen Alter, suchen die dann ernsthaft. Korrekt. Und sind dann die gleichen Frauen, genau, in der Altersgruppe. Und weil ich jetzt diese Einschränkung Moral habe, wo ich denke, so dieses Casual ist nichts für mich, dann bin ich quasi für ein bis gewissen Alter ausgeschlossen aus dem Markt sozusagen. Und zumindest hast du schlechte Chancen. Ja. Du musst schon sehr Glück haben. Korrekt, ja. Genau. Ja, aber das ist es so im Grunde. Also das ist einfach viel Grundsatz. Also am Ende, in vielen Seiten meines Lebens hab ich festgestellt, vieles von dem, was die Eltern sagen, ist schon korrekt. Also dieses Warten funktioniert. Aber man muss einfach dran glauben. Und wenn auch vielleicht aus einem anderen Grund, als man denkt. Ja, korrekt. Ja. Einfach so die Gesetze vertrauen, sag ich. Die Weltgesetze. Dann danke für den Einblick. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ich wünsche dir natürlich viel Glück. Danke. Ich hoffe, dass du jemanden findest, der deine Einstellung teilt so und das gleiche vorstellt wie du. Ich hoffe auch, könnte ein paar Jahre dauern, aber. Und das wird irgendwann zumindest zum Kompromiss kommen. Vielleicht findest du ja auch jemanden, der quasi nicht ganz genau die gleichen Vorstellungen hat, wo du aber sagen kannst, so ähnlich wie in der Beziehung selber, wo es die Idee von der Beziehung ist, ja, auch Kompromisse dran arbeiten. Vielleicht findest du jemanden, der nah genug an deinen Vorstellungen dran ist, dass du dich da quasi kann auch sein. Ja, genau. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Danke sehr. Danke für die Diskussion. Danke. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.